Absolut und wird Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, werden wir heute inshallah ta'ala fortfahren mit unserer Unterrichtsreihe. Und es ist eine gewaltige und zugleich wichtige Unterrichtsreihe, die jedem Muslim seine Religion beibringt. Denn jeder von uns sollte eine Sache wissen. Alhamdulillah Rabbil Alamin, der Muslim, er hat verinnerlicht, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Und wenn er vor Allah subhanahu wa ta'ala steht, dann wird Allah azza wa jal ihm für sein gesamtes Leben abrechnen, was er in dieser Dunya hier gelebt hat. Das bedeutet, jede noch so kleine Tat, die er verrichtet hat, wird auf die Waagschale gestellt. Und jede noch so schlechte Tat, wenn sie auch klein war, wird ebenfalls auf die Waagschale gestellt, so dass am Ende die Hasanat oder die Sayyiat überwiegen. Die Hasanat sind die guten Taten und die Sayyiat sind die schlechten Taten. Aber jeder Muslim sollte wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur seine Hasanat annehmen wird, seine guten Taten, wenn er auch die richtige Aqida gehabt hat. Wenn er den richtigen Glauben gehabt hat, gelebt hat. Und das sind Dinge, über die sich der Muslim nicht wirklich, liebe Geschwister, yani die meisten Muslime, die kennen nicht den Ernst dieser Sache. Dass jemand nur die Taten angerechnet bekommt, wenn er die richtige Aqida gehabt hat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Sollen wir euch über diejenigen berichten, die am Tage der Auferstehung zu wem zurückkehren? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist mit diesen Leuten? Wir kehren alle zu Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Leute dachten, dass sie was bei Allah haben. Na? Gute Taten. Aber hat Allah ihre guten Taten angerechnet? Antwort. Was war der Grund? Was war der Grund? Sie haben nicht, na? Sie haben nicht gemäß der islamischen Scharia gehandelt. Die islamische Scharia ist die gesamte Religion. Wenn wir über eine Ayah sprechen aus dem Koran, das ist Scharia. Wenn wir über ein Hadith sprechen, das ist Scharia. Alles in unserer Religion ist Scharia. Weil manche denken, nur Hand abhacken und diese Sachen sind Scharia. Nein, die gesamte Religion ist Scharia. Deswegen ist es so wichtig für einen Muslim, dass er die richtige Aqida verinnerlicht. Warum? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, taftariqu ummati ala 73 Milla, meine Umma wird sich in 73 Gruppen teilen. Kulluhum finnar illa milla wahida. Alle diese Gruppen werden im Feuer sein, werden bestraft, außer eine einzige Gruppe. Subhanallah al-Azim. Von 73 Gruppen, die es im Islam gibt. Und das sind Muslime, werden 72, wo reingeführt in das Höllenfeuer. Illa milla wahida, außer eine Gruppe. Qila, وَمَا هِيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Er wurde gefragt, sallallahu alaihi wasallam, wer ist diese Gruppe? فَقَالْ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ. Auf der ich und meine Gefährten sich befinden. Das bedeutet, wenn du glaubst, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Besten nach ihm, die niemand anderes waren, außer die Sahaba radiallahu anhum, so werden deine Taten insha'Allah ta'ala akzeptiert und du gehörst zu der erretteten Gruppe, die nicht in das Höllenfeuer geworfen wird. Möge Allah uns an diesem Tag Sicherheit geben. Aber wenn du nicht zu dieser Gruppe gehörst, dann bedeutet es, du gehörst zu den anderen Gruppen. Werden sie in das Feuer gehen? Sie werden in das Feuer gehen. Warum werden sie in das Feuer gehen? Wer sagt mir das? Warum? Und diese Überlieferung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getätigt hat, meine Umma wird sich in 73 Gruppierungen spalten. Die hat At-Tirmidhi überliefert, die hat Abu Dawud überliefert, die hat Ibn Majah überliefert, die hat Imam Ahmad überliefert. Viele, viele Überlieferer und sie ist authentisch. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Es gibt keinen Zweifel an dieser Überlieferung, aber sie sagt uns etwas Wichtiges aus, dass nicht jeder Muslim auf dem richtigen Weg ist. Und derjenige, der nicht auf dem richtigen Weg ist, wird wohin kommen? In das Höllenfeuer. Also heißt es für uns Muslime, die sich vom Höllenfeuer retten wollen, dass sie diesen Weg der richtigen Aqida, derjenigen, die errettet sein werden, dass er diesen Weg einschlägt und nicht den Weg derer, walayadu billah, die in der Irre sind. Na, was unterscheidet diese Leute voneinander? Diese Gruppierung, diese 72. im Vergleich zu der erretteten Gruppe, was unterscheidet sie? Na, die Aqida. Yani, jetzt zum Beispiel, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war doch da, damit er uns bestimmte Dinge beibringt in der Religion. Das bedeutet, wie wir glauben sollen, wie wir unsere Taten verrichten sollen, wie wir richtig an Allah azza wa jalla glauben, an die Engel und so weiter und so fort. Dafür war er doch da. Und du musst genau denselben Glauben annehmen wie er. Und wenn er dir beigebracht hat, auf welche Art und Weise du die Taten verrichten musst, dann musst du dich an ihm halten. فَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. So folgt ihm, damit ihr recht geleitet seid. Ohne die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bist du recht geleitet oder nicht? Bist du nicht recht geleitet. Und wenn du nicht recht geleitet bist, dann wirst du auch nicht wo eintreten? In das Paradies. Das sollte jeder wissen, liebe Geschwister. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache vorweg. Und deswegen lernen wir hier die richtige Aqida. Und wir sind Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, liebe Geschwister. Jeder sollte das wissen. Weil es gibt viele Muslime, die leider sich nicht genug mit der Religion beschäftigen, die denken, alle Muslime sind gut. Nein, definitiv falsch. Wer hat das gesagt? Abul Bara oder wer? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was hat er uns nochmal gesagt? Es wird in meiner Umma, wie viel? Na? 73 Gruppen. Sind alle richtig? Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, wenn er sagt, dass diese Leute nicht den richtigen Glauben haben, wie können wir ihm zuwiderhandeln, indem wir sagen, ist uns egal, doch wir haben den richtigen Glauben. Und wir leben in so einer Zeit, liebe Geschwister, wo die Muslime alle in einen Topf werfen wollen. Schia und andere Gruppierungen, Sufis und andere Gruppierungen, wie diejenigen, die sich Quraniyun nennen, der nimmt nur den Koran als Maßstab und lässt die Sunna weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er behauptet über sich selber, er glaubt an den Koran. Würde er an den Koran glauben, was steht im Koran über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir ihn befolgen sollen oder nicht? Ja oder nein? Natürlich. Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Derjenige, der dem Gesandten gehorcht, er hat auch Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht. وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ. Und was euch der Gesandte gegeben hat, das nimmt. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Und was euch der Gesandte verboten hat, davon haltet euch weit fern. Und fürchtet Allah, so schließt Allah subhanahu wa ta'ala die Eier. Und fürchtet Allah, warum? وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Denn wahrlich Allah ist streng im Bestrafen. Allah will uns damit sagen, wenn du nicht diesem Weg folgst, so wisse, du hast einen Rabb, einen Herrn, der zwar barmherzig ist, aber auch streng im Bestrafen ist. Für wen? Für diejenigen, die nicht den Glauben der rechtgeleiteten Menschen annehmen wollen, liebe Geschwister. Und daher gezielt es sich nicht für einen Muslim, dass er sagt, ich möchte meine Religion nicht lernen. Tayyib, wenn du die Religion nicht lernst, dann liebst du die Schia, obwohl sie Feinde des Islam sind. Und das solltet ihr wissen. Diese Leute haben eine eigene Religion. Sie beschimpfen die Sahaba. Sie beschimpfen unsere Mütter im Glauben. Aisha radiallahu anha. Und so weiter und so fort. Das machen sie alles. Und sie haben eine ganz andere Religion. Sie nehmen Ali als eine höhere Stellung als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann gehörst du auch zu den Irregeleiteten, die sagen, die Aleviten sind Muslime. Die sind keine Muslime. Denn wer sagt, Ali ist ein Gott, der kann in unserer Religion kein Muslim sein. Wallahi al-Azim, wenn du trotzdem sagst, ja, die sind richtig, dann bist du falsch. Dann bist du falsch. Und wenn du sagst, diese Qadianis, diese Ahmadiyya sind richtig, dann bist du falsch. Deswegen, lieber Bruder, was hält dich ab, deine richtige Aqida zu lernen? Du bist einer, der ein Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Und wenn du zu ihnen sagst, wen? Zu den Menschen. Kommt her, dass wir über das richten, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Dann siehst du die Heuchler, wie sie sich von diesem Urteil abwenden. Dann siehst du die Heuchler, wie sie sich von diesem Urteil abwenden. Imam Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, man du'ya ila tahkim al-kitab wa sunnah fa'aba annahu min al-munafiqin. Derjenige, der es ablehnt, zum Urteil Allahs und des Gesandten zurückzukehren, das anzunehmen, so ist er einer unter den unter den Heuchlern, und die Heuchler werden die schlimmste Strafe bekommen am Tage der Auferstehung, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna al-munafiqina fi darkin asfali minan nar, wahrlich die Munafiqin, die Heuchler, sind am tiefsten Grund des Bodens im Höllenfeuer, sie werden härter bestraft als die Kuffar, liebe Geschwister. Daher, jeder von euch und auch ich und wir alle Muslime müssen die richtige Akida lernen. Ansonsten werden wir alle in einem Schiff tun, liebe Geschwister. Und dass die Schia falsch sind, ihr seht, mit wem kämpfen sie zurzeit? Ha? Wen unterstützen sie zurzeit in Syrien? Wen? Na? Assad, richtig? Ja oder nein? Gegen wen? Gegen die Muslime? Ha? Seht ihr jetzt das Bild? Diese Leute, sie betrügen eine ganze Menschheit, aber leider von uns viele Muslime sind unwissend und deswegen sehr sagen sie, ja, die Schia sind auch gute Muslime. Die sind Dal Mudin. Die sind in der Irre. Und du darfst nicht glauben, dass sie richtig sind. Denn wären sie richtig, Wallahi al-Azim, niemand, der Allah und sein gesamten Volk würde jemals die Muslime töten. Niemand. Richtig oder nicht? Richtig. Aber töten sie sie mit Assad zusammen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Schia mit denjenigen zusammenführen, die sie am meisten lieben. Und wir wissen, du kommst am Tage der Auferstehung mit wem zusammen? Mit denen, den du am meisten liebst. So ist das in unserer Religion. Liebe Geschwister, wir haben alhamdulillah jetzt ein paar Unterrichte darüber gemacht, was die Bedingungen der Shahada sind. Wir haben darüber gesprochen, dass wenn ein Muslim sich entschließt, den Islam anzunehmen, dann muss er, nachdem er das Glaubensbekenntnis gesprochen hat und in den Islam eingetreten ist, Bedingungen erfüllen. Es geht nicht, dass du sagst, ich möchte Muslim werden und dann lehne ich mich einfach so zurück und trinke ein Schirmchen drin und schau mal, was die Welt für mich übrig hat. Das reicht nicht. Sondern in dem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, wo du sagst, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, bist du einen Vertrag eingegangen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah erwartet etwas von dir oder nicht? Allah subhanahu wa ta'ala, er erwartet etwas von dir und das hat er dir alles durch seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offengelegt, damit du nicht am Tage der Auferstehung sagst, ich wusste nicht, wie ich die Religion zu praktizieren habe, ja Allah, das wird am Tage der Auferstehung nicht von dir angenommen, denn Alhamdulillah Rabbil Alamin hat uns alle die Botschaft erreicht, aber diejenigen, die die Botschaft studiert haben, werden natürlich ganz anders mit dieser Religion leben, als jemand, der nur über die Botschaft spricht, aber nie diese Botschaft gelernt hat. Wir haben die Bedingung über La ilaha illallah besprochen, liebe Geschwister, und heute werden wir inshallah ta'ala über die 27. Frage in dem Buch sprechen, und zwar Ma dalil al-muwalah. Wir werden heute über Al-Muwalah sprechen. Das ist ein Wort, welches wir gleich inshallah ta'ala erklären werden. Und es geht allgemein hier in dieser heutigen Stunde über Al-Muwalah und Al-Bara. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Muslime. Aufgrund dieses Themas, liebe Geschwister, sind manche Leute irre gegangen von den Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Erstmal, was bedeutet Al-Muwalah? Wer sagt mir, was bedeutet Al-Wala? Al-Wala. Was bedeutet dieses Wort? Bila. Das ist nicht für Allah. Nein. Das ist nicht für Allah. Nein. Belags. Nein. Loyalität könnte man sagen. Wisst ihr, was Loyalität bedeutet? Nein. Diejenigen, die einen Handyvertrag abschließen, wissen, was Loyalität ist. Treue. Nein. Tfadl. Na, es bedeutet einmal Al-Mahabba. Was ist Al-Mahabba? Na, Liebe. Okay? Du sagst ja zu deiner Frau Habibti, oder? Sagst du oder nicht? Al-Mahabba. Liebe. Und es bedeutet Al-Ta'zim. Die Gewaltigkeit. Und es bedeutet Al-Ihtiram. Der Respekt. Das alles ist in dem Wort Al-Wala eingespannt, liebe Geschwister. Dieses alles beinhaltet das Wort Al-Wala. Bedeutet, dass du gegenüber Allah und seinem Gesandten und den Gläubigen, was hast? Absolute Loyalität. Liebe, Gewaltigkeit, Respekt. Und Al-Bara, wie ihr euch das denken könnt, ist der Gegensatz. Al-Bara bedeutet Hass und Feindschaft. Hass und Feindschaft. Und das gegenüber den Feinden Allahs. Das gegenüber den Feinden Allahs, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt uns in einer Überlieferung bei At-Tabarani und Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala sagt, dass sie sahih ist. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, awthaku urwa al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Der stärkste Knoten im Glauben ist, dass du für Allah liebst und für Allah nicht liebst. Dass du für Allah liebst und für Allah nicht liebst. Wenn du die Vollständigkeit des Glaubens erreichen möchtest, alle Dinge, die du im Leben machst, du musst für wen lieben? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit anderen Worten, lieber Bruder und liebe Schwester, wenn du eine Sünde begehst, und das ist nichts Gutes, was du gemacht hast, du musst die Sünde an dir selber hassen, weil wer sie nicht liebt, Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, bis zu welchem Grad, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Ich selber, ich habe Spaß an dieser Sünde gehabt. Ich habe mich ergötzt an dieser Sünde. Und es hat mir sehr, sehr gefallen. Trotzdem muss ich es an mir hassen. Warum? Weil diese Sünde von wem nicht geliebt wird? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Daher, schaut mal, wie unsere Beziehung ist im Islam. Wenn wir sagen, ich liebe dich für Allah, die meisten sagen das so. Ich liebe dich für Allah, eigentlich meint er, ich liebe dich, weil du mich immer zu Burger King einlädst. Geht nicht mit, ja? Burger King, Fleisch ist nicht halal. Was meint man mit, ich liebe dich für Allah? Hä? Manche denken, das ist einfach nur so ein Wort. Nein, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad s.a.w. und die Überlieferung ist bei Abu Dawud, rahimullah ta'ala, und Sheikh Al-Albani hat sie als sahih klassifiziert. Der Prophet Muhammad s.a.w. stand einmal mit einem Mann. Mit einem Mann. Und es kam ein anderer Mann vorbei. So sagte der Mann, der neben dem Propheten Muhammad s.a.w. stand, er sagte, ja Rasulallah, schaut mal mit Liebe. Ich liebe diesen Mann. Ich liebe diesen Mann für Allah. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nicht zu ihm, behalte es für dich. Was hat er gesagt? Er sagte, geh zu ihm hin und sag ihm, dass du ihn für wen liebst? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, der Islam hat uns beigebracht, was zu tun, wenn wir jemanden für Allah subhanahu wa ta'ala lieben, dass wir zu ihm hingehen und sagen, ich liebe dich für Allah. Die Gelehrten sagen, deswegen, weil wenn du zu deinem Bruder sagst, ich liebe dich für Allah, was wird zwischen euren Herzen passieren? Na? Hä? Hass oder Liebe? Liebe, es verstärkt die Liebe. Das heißt, dadurch, dass du zu deinem Bruder sagst, ich liebe dich für Allah, wird was passieren? Die Herzen schmelzen ineinander. Und eigentlich so sollte das Herz von einem Muslim sein. Aber nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass du zu einer Schwester gehst und sagst, ich liebe dich für mich. Ja? Alles mit Regeln. Liebe Geschwister, der stärkste Knoten im Iman, im Glauben, bedeutet, dass wir für Allah subhanahu wa ta'ala lieben und für Allah subhanahu wa ta'ala nicht lieben. طيب, über welche Eier werden wir jetzt insbesondere sprechen? Wir haben gesagt, wir haben eine Religion. Wir sind Muslime, Alhamdulillah Rabbil Alameen, und wir wissen, dass nicht nur vom Judentum, Christentum, Buddhismus und diese ganzen Religionen, die es gibt, der Islam die richtige Religion ist. Das ist natürlich eine Sache, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam, ausnahmslos. Und das sollte jeder Muslim verstehen. Du darfst nicht andere Religionen bestätigen, nur damit du ein Einreisevisum bekommst, ja. Dieses Einreisevisum, wenn du das tust, ist auch ein Einreisevisum in das Höllenfeuer, und ich sage es dir direkt. Denn derjenige, der den Kuffer der anderen bestätigt, die ursprünglich Kuffar sind, sie waren schon immer Kuffar, Juden, Christen und andere Religionen, außer der Islam, wenn du sie bestätigst in ihrem Kuffer, bist du selbst was geworden? Ein Kafir. Selbst wenn du nur an ihrem Kuffer zweifelst, reicht es aus, wie die großen Gelehrten sagen, dass du ein Kafir geworden bist. Du musst wissen, wer ist ein Muslim und wer ist ein Kafir? Alles, was kein Muslim ist, ist ein Kafir. Natürlich. Weil du hier nur bestätigst, was Allah sagt. Inna dina inda Allah al-Islam. Die anderen sagen doch auch, wir haben eine Religion. Aber ist ihre Religion eine Religion des Glaubens oder des Kufr? Das ist eine Religion des Kufr, liebe Geschwister, weil sie nicht an ihren Religionen festgehalten haben. Und die Ayah, über die wir heute sprechen, ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Mumtahna in der Ayah 1, Ya ayyuhalladhina aman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, tulquna ilayhim bil mawadda. Waqad kafaru bima ja'akum min al-haq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. O die ihr glaubt, wenn du dazu gehörst, dann hör gut zu. O die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Verbündeten. Wer sagt das? Wer sagt das? Allah. O die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Verbündeten, indem ihr ihnen Liebe zeigt. Indem ihr ihnen Liebe entgegenbringt. Wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist. Verleugnen die Kuffar, was zu uns gekommen ist? Antwort. Ja oder nein? Nein. Und den Gesandten und euch selbst vertreiben. Haben sie den Gesandten vertrieben? Ja oder nein? Sie haben den Gesandten vertrieben. Weil ihr an Allah, euren Herrn, glaubt. Das heißt, der Grund, warum ihr bekämpft werdet, ist, weil ihr an Allah subhanahu wa ta'ala, euren Herrn, glaubt. Und dieses, liebe Geschwister, ist eine großartige Sache. Und wir sollten das als Muslime genau verstehen. Wie kannst du sagen, nachdem wir gehört haben, der stärkste Knoten im Iman ist, dass du für Allah liebst und für Allah nicht liebst. Frage, liebt Allah die Kuffar? Antwort, nein. Wie kannst du, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Verbündeten. Wie kannst du dann kommen und sagen, ich nehme sie doch als Verbündete? Heißt das, du würdest hier Allahs Gehorsamkeit entgegenhandeln? Antwort, nein. Allah befiehlt dir, nimm nicht. Und er ist barmherzig. Er sagt uns, wer unsere Feinde sind, liebe Geschwister. Aber wir kommen dazu, dass wir das ganze Thema, inshallah ta'ala, richtig verstehen. Du darfst als Muslim diese Leute, die falsch sind, nicht zu Verbündeten nehmen. Allah benutzt hier das Wort Awliya. Wir werden dieses erklären, liebe Geschwister. Erstmal Al-Wala und Al-Bara. Was haben wir gesagt, was bedeutet Al-Wala? Na? Loyalität, Liebe, Gewaltigkeit und Respekt. Sehr gut. Und was bedeutet Al-Bara? Na? Hass und Feindschaft. Diese beiden Dinge gehören zu den gewaltigsten Fundamenten der Religion. Zu den wichtigsten Angelegenheiten in der Religion, liebe Geschwister. Und deine Religion wird nicht geradlinig sein, außer mit dieser Eigenschaft. Al-Wala und Al-Bara. Und es ist die Pflicht eines jeden Muslims, der diesen Glauben als Religion ansieht, den Anhängern von den Muslimen, den Gläubigen, was zu zeigen? Wala oder Bara? Ha? Gegenüber den Gläubigen was zu zeigen? Wala. Und gegenüber den Mushrikin, gegenüber den Götzendienern und den Kuffar, Al-Bara zu zeigen. Das ist wichtig. Also bedeutet das, der Muslim liebt die Leute des Tauhid, diejenigen, die bezeugen, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, und sie lieben nicht diejenigen, die Leute des Schirks. Das bedeutet, die neben Allah subhanahu wa ta'ala etwas anderes anbeten, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Surah Al-Ma'idah, in der Ayah 57, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu alladhina attakhadhu dinakum huzwa wa la'iba min alladhina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. O die ihr glaubt, nehmt nicht diejenigen, die sich über eure Religion lustig machen und sie zum Gegenstand des Spiels nehmen. Tun das die Kuffar mit unserer Religion? Ja oder nein? Wirst du nicht ausgelacht, wenn du einen Bart hast? Wirst du nicht ausgelacht, wenn du einen Nikab hast? Komm und lachen dich aus. Ja oder nein? Guck mal, der betet, der fastet. Die machen sich lustig über deine Religion. Wenn wir über Dinge reden, dann meinen wir immer die Allgemeinheit. Es kann immer sein, dass einige Leute dieses nicht tun. Allah redet auch im Koran immer was? Allgemein. Heißt das, dass jeder Kafir, an dem ich vorbeikomme, dass er mich auslacht, antwortet? Nein, aber wir reden über was? Über die Allgemeinheit. Ja, jetzt, ich frage mal die Bartträger, weil die haben ein anderes Erscheinungsbild. Ja, von 10 Leuten, wie viele lachen über deinen Bart? Na, von 10 Leuten, wie viele lachen über deinen Bart? Ja, jetzt, die Bartträger, die wissen das, weil sie jeden Tag rausgehen und hier und dort. Halt, wie viele Leute? Bei dir nicht, weil die wissen, du verknopfst. Aber jetzt mal so allgemein. Wie viele lachen über deinen Bart? So ganz, was einem so von der Seite auffällt. Ne? Viele? Ja oder nein? Ich frage die Bartträger. Alhamdulillah, mein Bart ist nicht so lang, deswegen. Nein. Wie viele? Yusuf ist, alhamdulillah, der hat eine schöne Eigenschaft. Der wartet den nicht. Aber allgemein, es sind schon eine Menge Leute, liebe Geschwister. Oh, die ihr glaubt. Nehmt nicht diejenigen, die sich über eure Religion lustig machen und sie zum Gegenstand des Spiels nehmen, von denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde, um die Ungläubigen zu schützen. Nehmt sie euch nicht zu. Schutzherren zu Verbündeten und fürchtet Allah, wenn ihr gläubig seid, liebe Geschwister. In dieser Ayah hat Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten, eine freundschaftliche Verbundenheit und eine Nähe im Herzen zu wem zu haben? Zu den Kuffar. Und das ist das Wort Al-Mu'ala. Al-Mu'ala. So wird das Wort genannt, liebe Geschwister. Und es bedeutet so viel wie die Verbundenheit oder Zuneigung, die gleichzeitig Loyalität und Unterstützung bedeutet Hilfe und Vertrauen umfasst. Passt auf, das Wort, wie das manchmal im Koran übersetzt wird, Al-Awliya, einfach als Freunde, ist falsch. Wir haben gemerkt hier, es bedeutet viel, viel mehr. Und zwar, nochmal, es bedeutet die Verbundenheit, ja, eine Zuneigung, ihnen Liebe zu zeigen, loyal gegenüber ihnen zu sein, treu, ihnen zu helfen, in jeder Weise zu unterstützen und ihnen zu vertrauen, das bedeutet das Wort Awliya. Und dieses ist dir verboten worden. Allah Azza wa Jal hat das verboten, liebe Geschwister. Und das geht so weit, dass wir heute in unseren heutigen Zeiten selber mithören, dass wenn manche Prediger reden, dass sie sagen, unsere Brüder im Christentum und im Judentum. Allahu Akbar. Dieses ist eine Katastrophe, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, innamal mu'minuna, Ikhwa, nur die Gläubigen sind Brüder. Innama al-mu'minuna ikhwa. Fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Hat Allah die Juden und Christen als Gläubige bezeichnet? Antwort: Können sie demzufolge unsere Brüder sein? Und auch diese Floskel, liebe Geschwister, heutzutage kommen Leute, die sagen, unsere Brüder in der was? In der Menschlichkeit. Das ist ein Einschlag. Das brauchen wir nicht. Weil der Islam gründet auf richtige Brüderschaft. Und letztendlich, guck mal, man will das Wort Bruder sagen, aber man weiß, man kann das nicht auf die Religion übertragen. Also was sucht man dann? Einen anderen Weg. Du brauchst nicht einzuschleimen. Wir kommen dazu, wie der Muslim sich gegenüber dem Kafir verhalten muss. Und das ist das, was unsere Religion uns gebietet, liebe Geschwister. Da brauchen wir nicht diese komischen Wege, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Manche bezeichnen sie als Brüder und dieses ist eine Katastrophe. Die Kuffar sind niemals deine Brüder und dürfen auch niemals deine Brüder sein, denn Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns unmissverständlich klar gemacht, dass was verboten ist mit diesen Leuten. Na, was ist verboten ihnen gegenüber? Ahmed? Al-Mu'ala ist verboten ihnen gegenüber, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns auch deutlich gemacht, wie wir im Angesicht der Kuffar stehen. Schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Und die Juden und die Christen werden nie mit dir zufrieden sein. Ja, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bis du ihrem Glauben folgst. Redet Allah klare Worte? Frage aber, wer versteht diese Worte heutzutage? Schaut mal, deswegen haben wir heute viele Leute, was machen sie? Die machen ihren Haarschnitt wie die Kuffar, die ziehen sich an wie die Kuffar und die reden wie die Kuffar. Jo, bi, bi, bi, bi, bi. Alleine, dass du sie in dieser Art und Weise nachmachst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Abu Dawud und Imam Ahmad, man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Derjenige, der ein Volk ähnelt, das heißt, er möchte so sein wie das Volk, er ist von diesem Volk. Das heißt, er wird am Tage der Auferstehung mit wem auferstehen? Mit diesem Volk. Möchtest du das? Ja, zieh dir normale Klamotten an. Ja, nee, subhanallah, gibt es diese Hosen, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch in Westdeutschland gibt. Bei uns in Berlin, glaube ich, haben die das getragen. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch tragen. Ich brauche die so oft draußen. Da siehst du Leute, der hat so seine Jeans bis zu den Knien. Kennt ihr die? So diese Rapper-Jeans. Bis zu den Knien und dann läuft er immer so komisch. Ich weiß nicht, ob er so komisch läuft, weil die Hose natürlich, je tiefer sie ist, umso enger wird sie. Oder er läuft so, weil er so wie ein Sänger oder Tänzer sich darstellen möchte. Das ist Ähnlichung der Kuffar. Und dies ist nicht erlaubt, liebe Geschwister. Wallahi, dies ist nicht erlaubt. Und ich sage hier an dieser Stelle zu unseren Frauen, zu unseren muslimischen Frauen, erstmal möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch das Gute im Diesseits und Jenseits bringen. Aber ihr solltet wissen, liebe Schwester, wenn ihr anfängt, diese kurzen Klamotten anzuziehen und dieser Mode nachzuahmen, so kann man euch keine andere Botschaft bringen, als dass man versucht, wen ähnlich zu sein, den Kuffar-Frau. Und hier begibst du dich in ein sehr, sehr gefährliches Pflaster. Und zum Schluss gibt es eine Hölle und ein Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Schwestern bewahren und sie auf dem Weg befestigen, dass sie ihren Niqab und ihren Hijab tragen und niemals dieses ablegen. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Glauben folgst. Bedeutet, mach was du willst, du bist zum Schluss für sie trotzdem was? Ein Muslim. Das solltest du wissen. Subhanallah al-Azim, willst du zweimal verlieren? Wie kann man zweimal verlieren? Indem du versuchst, so zu sein wie sie. Sie werden dich sowieso nicht akzeptieren. Und zweitens, bei wem hast du noch verloren? Und das ist noch viel gewaltiger bei Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du zweimal verloren? Ey wallah. Aber diejenigen, die gläubig sind und Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen wollen, natürlich, die Kuffar mögen sie nicht, aber bei wem haben sie ein gutes Blatt? Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sollte jeder Muslim wissen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns auch im Koran, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden nicht aufhören, die Kuffar, gegen euch Muslime zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion weggebracht haben. Und uns fällt hier eines auf, Allah hat uns nicht beschrieben hier in dieser Aya, sie werden euch so lange bekämpfen, bis sie euch töten, sondern bis sie euch von eurer Religion wegbringen. Das macht ihnen mehr Spaß. Und das seht ihr auch in den Ländern. Subhanallah al-Adim, komischerweise wird das nicht in den Nachrichten gebracht. Das passiert in Al-Jazair, in Algerien und in anderen Ländern, auch in Marokko, da laufen Leute von der Kirche herum mit Geldkoffer und zahlen den Muslimen was? Geld, damit sie ihre Religion was? Verlassen. Und das sind Tausende von Euro. Was ist ihr Ziel? Sie wollen, dass diese Leute... Und ihr seht auch diese Zeugen Jehovas und alle, subhanallah, die lernen sogar Arabisch, damit sie was machen? Da'wah. Und wisst ihr, was ich traurig finde persönlich? Subhanallah, diese Leute, die wirklich auf dem falschen Weg sind, ja, nicht falsch in dem Sinne, wird mit dreimal SCH geschrieben, so falsch wie sie sind, aber die stehen mehr für ihre Religion ein als wir. Guck mal, der Muslim schämt sich heutzutage für seine Religion. Aber die Zeugen Jehovas, total im Irrtum, aber hält die ganze Zeit draußen eine Zeitschrift, Wachtum. Und redet mit dir Arabisch. Sie hat Arabisch gelernt, damit sie mit dir kommunizieren kann. Lasst uns mal zu uns gehen. Die Muslime, weder lernen sie Arabisch, noch wollen sie das lernen, noch wollen sie etwas für die Religion machen, und sie haben die Religion der Wahl. Ja, nee. Der Vergleich ist etwas beschämend, oder? dass die Leute, die auf dem falschen Weg sind, mehr tun für ihre Religion, als die Leute, die die richtige Religion haben, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sie werden nicht eher aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion weggebracht haben. Wenn sie es können. Das heißt, wer muss es ihnen erlauben? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber schaut mal dann die strenge Warnung von Allah, weil Allah weiß, dass es Leute gibt, die dann ihre Religion einfach verkaufen. Allah weiß es. Wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, als Kafir, das bestimmst nicht du, sondern Allah, ob er dich als Kafir sterben lässt, und er kennt dein Herz am besten. Und wenn er sieht, dein Herz ist sehr, sehr zugeneigt zu ihnen, dann lässt er sich auch, dann lässt er dich in dem Zustand sterben, wie sie, damit ihr am Tage der Auferstehung zusammengebracht werdet. Möge Allah uns bewahren. Wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Taten im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden. Das sind die Leute des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Allahu Akbar. Wallahi, diese Eier muss uns Angst machen. Diese Eier muss uns Angst machen. Ewig werden sie in dieser Höllenfeuer, in diesem Höllenfeuer schmoren. Liebe Geschwister, dass wir eine Sache lernen. Es gibt verschiedene Arten von Menschen bezüglich der Mualla. Wir haben das jetzt gelernt, was dieses Wort bedeutet. Al-Awliya, haben wir gesagt. Wer sind diese Leute? Nochmal. Wer sind die Awliya? Das, wenn wir im Koran auch lesen, bestimmte Wörter kennen, liebe Geschwister. Schaut mal, wie viele Leute über diese Themen reden. Wallahi, der weiß nicht mal, was diese Wörter bedeuten. Weder weiß er Al-Wala, noch Al-Bara, Al-Mualla. Sagt, ja, man muss ja nicht alles wissen, aber Urteile geben. Möge Allah uns bewahren. Was bedeutet Al-Wilaya? Na, Verbundenheit, nicht nur das, wir haben gesagt, noch mehr. Verbundenheit, na, dass man sie als Beschützer nimmt, hilft, Zuneigung zeigt und Loyalität, Liebe, richtig, zu vertrauen. Ihnen gegenüber diese Loyalität, Treue zeigt und ihnen vertraut, liebe Geschwister. Bezüglich dieses Themas teilen die Gelehrten die Menschen in 4 Gruppierungen ein. Die erste Gruppe, das ist ein Teil der Menschen, und das sind die Gläubigen, möge Allah uns von ihnen machen. Die haben nur Wala zu Allah subhanahu wa ta'ala, dem Gesandten und den Gläubigen, und sie haben die Feindschaft gegenüber den Leuten, die Schirk betreiben. Das sind die Gläubigen. Allahumma ja'alna minhum. Die zweite Gruppe, das sind Leute im Herzen. Im Herzen, liebe Geschwister, tragen sie Al-Wala gegenüber den Kuffar, und auch das äußere Handeln von ihnen ist ebenfalls gegenüber den Kuffar. Das heißt im Herzen und mit Taten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Und wer sie von euch zu Awliya nimmt, der gehört wahrlich zu ihnen. Was wir erklärt haben. Wenn du sie zu Awliya nimmst, bist du einer von ihnen. Und ihr werdet am Tage der Auferstehung zusammen auferstehen. Wahrlich, Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht, liebe Geschwister. Vielleicht nochmal. Erste Gruppe, die zeigen Wala gegenüber Allah, dem Gesandten und den Gläubigen. Das sind die wahren Gläubigen. Die anderen zeigen, haben im Herzen Wala zu den Gläubigen oder zu den Kuffar? Zu den Kuffar. Und nach außen handeln sie genauso. Das sind die, die sind genauso gleichzusetzen wie die Kuffar. Die dritte Gruppe, im Innern, im Herzen, liebe Geschwister, zeigen sie Verbundenheit gegenüber den Kuffar, aber nach außen, mit wem spielen sie? Mit den Muslimen. Das sind wer? Die Heuchler. Die Munafiqun, die allerschlimmste Gruppe. Das sind auch die Leute, subhanallah al-Azim, die kommen auch in die Moschee, und wenn sie mit dir reden, sagen sie dir, Allahu Akbar, Allah sagt, der Prophet s.a.w. sagt, aber wenn sie dann zurückkehren zu ihren Shayatin, wie Allah das genannt hat, reden sie gut oder schlecht über die Religion? Schlecht. Warum? Weil sie sind jetzt unter ihresgleichen. Das heißt, der wahre Charakter von dieser Person ist nichts anderes als ein Heuchler. Allah hat sie so genannt. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ innama nahnu mustahzi. Wenn sie mit den Gläubigen zusammen sind, dann sagen sie, wir glauben. Wir glauben. Aber was sie im Herzen haben, ist das Glaube? Antwort? Nein. Nach außen zeigen sie ihren Glauben, aber kaum kehren sie wieder zurück zu ihren Shayatin, so hat Allah sie genannt. Subhanallah, also es gibt auch Shayatin von was? Von Menschen. Wenn sie zurückkehren zu ihren Shayatin, dann sagen sie, wir sind doch mit euch, wir machen uns nur über die Gläubigen was? Lustig. Aber Allah macht sich über sie lustig. Und Allah ist der Majestätische. Subhanahu wa ta'ala. Und die vierte Gruppe, liebe Geschwister, das sind diejenigen, die haben eine Verbundenheit zu den Kuffar nach außen. Aber im Herzen ist ihre Verbundenheit gegenüber Allah. Wer sind diese Leute? Wer sind diese Leute? Nach außen tun sie so, als ob sie mit den Kuffar zusammenarbeiten. Aber im Herzen drinnen haben sie eine Verbundenheit gegenüber Allah. Na, wer sind die? Na, wer sind die? Spione. Ja, die haben auch. Hassan. Wer sind die? Der einen Umstand hat. Gezwungen. Der gezwungen. Jetzt einer kommt, okay? Und er hält dir eine Knarre an den Kopf. In Berlin passiert das oft im Übrigen, ja? Deswegen nur für die Leute, die mal kurz zu Besuch sind. Der hält dir eine Knarre am Kopf und sagt dir, entweder sprichst du den Kuffer aus oder ich werde dich abknallen. Nach dem islamischen Recht hättest du hier die Wahl, den Kuffer auszusprechen, obwohl du ihn im Herzen nicht akzeptieren würdest? Antwort? Ja. Ja. Und hier, bist du ein Kafir geworden oder immer noch ein Gläubiger? Immer noch ein Gläubiger, solange dir der Kuffer nicht dann wirklich gefallen hat. Dass du sagst, Mann, der hat ja eine gute Methode, so mit Waffen umzugehen. Ich werde auch mal ein Kafir. Probier ich auch mal. Ja? Sondern du bist auf jeden Fall immer noch ein Gläubiger, solange der Kuffer, der Unglaube sich nicht in deinem Herzen ansiedelt, liebe Geschwister. Das ist der Gezwungene. Subhanallah al-Azim, jetzt haben wir die Leute erstmal in Gruppen eingeteilt. Aber wir sollen die Sache genau verstehen, liebe Geschwister. Weil viele Jugendliche genau in diesem Thema irre gegangen sind. Warum? Weil sie nicht mit Begriffe umgehen können. Wir haben einmal das Wort Bara. Wir haben gesagt, es bedeutet was? Na? Hass und Feindschaft. Gegenüber wem, dann sollen wir das zeigen? Gegenüber den Feinden Allahs. Toll. Jetzt sollten wir noch eine Sache lernen. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt uns im Koran, liebe Geschwister, und das ist eine sehr wichtige Ayah, die wir lernen sollten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, La yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin. Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen gütig zu sein, die euch nicht wegen eurer, jetzt Bedingung, wegen eurer Religion bekämpfen und euch nicht aus euren Häusern vertreiben, Birr zu zeigen. Und Birr ist ein sehr großes Wort. Kennt ihr das Wort Birrul Walidin, die Güte zu den Eltern? Ist das ein gewaltiges Recht? Antwort? Ja. Dass ihr ihnen gegenüber Birr zeigt, denn wahrlich Allah liebt die Gerechte. Subhanallah. Das bedeutet, wie soll das gehen? Von der einen Seite zeige ich Feindschaft und Hass gegenüber den Leuten, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Aber von der anderen Seite soll ich gütig zu ihnen sein. Ja, wir bringen beide Themen in einer Ayah zusammen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Ankabut, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Und wir haben den Menschen anbefohlen, dass er zu seinen Eltern gut sein soll. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا. Wenn sie dir aber sagen, etwas zu tun, wenn sie dir befehlen, etwas zu tun, wovon du kein Wissen hast, bedeutet etwas Gutes oder Schlechtes? Schlechtes. Wenn sie dir befehlen, deine Eltern, deine eigenen Eltern, dein Fleisch und Blut, wenn sie dir befehlen, etwas zu tun, was gegen die Religion Allahs ist, und wir kommen dazu, wann diese Ayah herabgesandt wurde, dann gehorche ihnen nicht. Und in einer anderen Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa sahibhuma, wo? Na? Für die Dunya. Und sei gut zu ihnen in der Dunya. Subhanallah. Auf der einen Seite gehorche ihnen nicht, auf der anderen Seite sei gut zu ihnen in der Dunya. Und diese Eier wurde aufgrund des großartigen Gefährten Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu wa arda herabgesandt. Und Sa'd ibn Abi Waqqas, er war der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wann immer der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn sah, dann sagte er ganz stolz, das ist mein Onkel Sa'd. Allahu Akbar. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn in Stolz präsentiert. Was für ein Mensch denkt ihr war Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu wa arda? Er hatte eine Mutter. Und diese Mutter hat ihm gesagt, ja, Sa'd. Wenn du nicht die Religion deines Vaters annimmst, sein Vater Kafir oder nicht Kafir? Kafir, Götzendiener. Wenn du nicht die Religion deines Vaters annimmst, werde ich aufhören zu essen und zu trinken, bis ich sterbe und die Leute werden dann sagen, du warst die Ursache für meinen Tod. Fitna? Fitna? Wallahi Fitna? Mutter? Das ist doch nicht eine Kleinigkeit, liebe Geschwister. Jetzt hat es da die Wahl. Entweder tut er, was seine Mutter ihm sagt. Allgemein müssen wir unseren Eltern gehorchen. Antwort. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Und wir haben den Menschen anbefohlen, gut und gütig gegenüber den Eltern zu sein. Auf der anderen Seite, wenn er das gemacht hätte, wäre er für ewig ins Höllenfeuer gegangen. Wie kann man beide Sachen miteinander kombinieren, dass Allah mit einem zufrieden ist und die Eltern mit einem zufrieden sind? Ganz einfach. Wenn sie dir etwas sagen, wovon du kein Wissen hast, das heißt, was Schlechtes in der Religion zu tun, egal in welcher Art und Weise, dann gehorche ihnen nicht, aber sei weiterhin in der Dunya gut zu ihnen. Können wir hier ganz klar unterscheiden zwischen Bara und Bir? Antwort? Antwort? Ja. Deine Mutter kommt jetzt zu dir und sie sagt dir, du betest sofort die Götze. Was sagst du? Was sagst du? Ich hoffe, dass ihr das Richtige sagt. Nein. Niemals. Niemals gehorcht ein Muslim einem Geschöpf, wenn er wem da gegenüber ungehorsam ist? Allah. Und das ist der Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Du darfst keine Gehorsamkeit gegenüber einem Geschöpf zeigen, wenn du dabei wem ungehorsam bist? Gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, diese Mutter sagt ihm, bete jetzt an die Götze an. Er sagt, nein. Okay, wenn du das nicht willst, dann geh für mich einkaufen. Sehr gerne. So. So, ja, so. Haben wir beide miteinander kombiniert? Antwort ja. Das bedeutet, jetzt nochmal, um klar zu sein, liebe Geschwister, Al-Birr und Al-Bara lassen sich miteinander vereinigen? Ja oder nein? Ja. Schaut mal. Damit wir das verstehen, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, er hat uns nicht verboten, denjenigen gegenüber gut und gütig zu handeln, die uns nicht was aus unseren Häusern vertreiben und uns nicht wegen unserer Religion bekämpfen. Wir sollen sogar zu ihnen was sein? Gerecht sein. Allahu Akbar. Allah. Denn Allah, was sagt, dann haben wir nichts zu sagen. Aber wisst ihr, was das Problem ist bei manchen Leuten? Die hören, du musst ihnen Feindschaft gegenüber zeigen. Was bedeutet Feindschaft jetzt bei ihnen? Kopf abhacken. Frage. Können Muslime und Juden und Christen in einem Gebiet leben und jeder hat seine eigene Religion? Antwort? Antwort? Gab es das in der islamischen Geschichte? Nein. Spanien, alle anderen Muslime. Ich meine jetzt auch in der Zeit der Sahaba radiallahu anhum. Gab es das oder nicht? Natürlich. Die Kuffar haben unter der Herrschaft der Muslime gelebt. Kein Problem. Deswegen haben sie nicht, weil diese Leute nicht den Islam angenommen haben, sie geköpft, liebe Geschwister. Wallahi, und das ist ein großes Verbrechen. Und meine Botschaft geht an diejenigen, die denken, dass sie die Religion verstanden haben, aber tatsächlich haben sie gar nichts verstanden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Wallahi, Bruder, ich sage das nicht, um diese Menschen schlecht zu machen. Ich sage das, damit sie schleunigst gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala richtig handeln. Darum geht es ihnen doch. Wenn sie sagen, sie lieben Allah über alles, dann müssen sie Allah auch was gehorchen. Bara und Bir lassen sich miteinander vereinen, liebe Geschwister, indem wir sagen, okay, von der einen Seite, wir nehmen niemals ihren Glauben an. Wenn dein Vater kommt, wenn dein Bruder kommt und er sagt dir, nimm diese Religion an, die eine falsche Religion ist, dann sagst du nein. Ich lehne sehr dankend ab. Aber wenn du gut und gütig ihnen gegenüber sein sollst, dann bist du das. Frage Abu Talib, Kafir oder Muslim? Der Onkel vom Propheten Muhammad s.a.w. Kafir. Aber war der Prophet s.a.w. gut zu ihm? Antwort: Warum hat er ihm nicht den Kopf abgeschlagen? Warum? Na? Er hat ihn geliebt, war der Onkel. Menschlich gesehen hat er ihn geliebt. Menschlich, pass auf, menschlich. Nicht den was? Den Glauben. Von dem Glauben muss man sich freisprechen. Und ein Bild, das das verdeutlicht, liebe Geschwister, ist es den Muslimen erlaubt, von den jüdischen und christlichen Frauen zu heiraten? Antwort? Ja oder nein? Ja oder nein? Natürlich. Taib, okay. Wie sieht hier dein Bara mit der Frau aus? Bitte, sag mir das. Wer sagt mir das? Wie sieht dein Bara mit dieser Frau aus? Ich meine, das ist die Frau, mit der du schläfst. Die sagt, was willst du mir im Bett sagen? Ich mache Bara mit dir, ich gehe in ein anderes Bett. Wie sieht Bara hier aus? Muni. Du liebst die Menschen nicht, aber du hast den Kunden von Chef. Ganz einfach. Du liebst die Frau menschlich und bist auch gut und gütig zu ihr. Weil der Prophet s.a.w. sagte, die Besten von euch sind Heulukum, Heulukum li, Ahli. Die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen. Das bedeutet, wenn du sie heiratest, musst du gut und gütig ihr gegenüber. Du darfst sie nicht heiraten, um sie zu köpfen. A'udhu billah. Nicht, dass du die Sache so verstehst. Du bist gut und gütig zu ihr, aber niemals würdest du ihren Glauben was annehmen. Sie sagt zu dir, schau mal, du siehst tatsächlich, ich bin eine wunderschöne Frau und so eine Frau wie ich es begehrt. Entweder lässt du deinen Glauben oder ich werde dich verlassen. Hier ist die Antwort, bitte. Na? Nein. Adieu. Assalamu alaikum. Ja? Was ist hier die Antwort? Na? Assalamu alaikum. Ich sehe, Hollywood macht euch immer noch zu schaffen. Schade, das wird sich legen. Die Sache ist klar, liebe Geschwister. Deswegen Al-Bara und Al-Birr müssen wir richtig verstehen in diesem Zusammenhang. Ich nenne euch ein paar Beispiele und dann sagt ihr mir, liebe Geschwister, wer, ob das Bara ist oder nicht. Aber zuvor ist wichtig, dass wir eine Sache klären. Gegenüber der Feindschaft der Kuffar müssen wir eine Sache verstehen. Weil manche denken, wir müssen sie alle töten. Antwort, nein. Die Kuffar werden eingeteilt in vier Sorten. In vier Sorten. Und jeder von euch sollte das lernen. Und jeder von euch sollte wissen, liebe Geschwister, wir unterscheiden in einer Situation im Umgang mit den Kuffar im Dschihad auf dem Kampffeld und in der Dauer. Bezüglich des Dschihad sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alayhim wa ma'wahum Jahannam. O du Prophet, sei streng und müh dich ab im Kampf gegen die Kuffar und die Heuchler, denn ihre Heimstätte wird was sein? Das Höllenfeuer. Das ist Jihad. Da gibt's nicht, kann ich dir ein Buch geben auf dem Kampffeld? Da gibt's das nicht. Das ist Rujula. Hier muss jeder seinen Mann beweisen. Und dann gibt es eine andere Situation, die ist die Situation der Da'wah, liebe Geschwister. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Harun und Musa, اذهبَ إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا. Geht ihr beide, Harun und Musa, zu Pharaon, denn er hat das Maß überschritten und redet zu ihm milde Worte. Allahu Akbar. Wer Pharaon, der gesagt hat, أنا ربكم الآن, ich bin euer allerhöchster Herr. Dawa ist milde, ist Barmherzigkeit. Ist Güte, ist ein Wunsch, dass jeder zum Guten geführt wird. Da. Dschihad und Dawa, gleiche Situation, Antwort? Nein. Und deswegen, die Kuffar sind in vier Sorten eingeteilt, liebe Geschwister. Erste Gruppe von Kuffar ist Al-Kafir Al-Muharib. Das ist der Kafir, der bekämpft werden muss. Wer sind diese Leute? Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ. Allah hat euch verboten, denen gegenüber gütig zu sein, die was? Die euch wegen eurer Religion was? Bekämpfen. Und die euch aus euren Häusern vertreiben. Darfst du zu denen gut sein? Antwort? Antwort? Natürlich nicht. Diese Leute müssen bekämpft werden. Und der Dschihad in diesem Fall ist Fard ein, für jeden. Und man braucht hier die Erlaubnis nicht der Eltern. Klein und groß. Und wenn eine Frau einen Stein werfen kann, wirft sie auf die einen Stein. Wer sind diese Leute? Das sind diejenigen, die kommen in die muslimischen Länder und treiben dort ihr Unwesen. Diese Leute müssen bekämpft werden. Ijma, der Gelehrte. Weil das ist ein Kafir was? Muharib. Das ist ein Kafir Muharib. Wir fragen Deutschland, okay? Jetzt kommen die Franzosen in dieses Land herein und sagen, das war's mal für euch, schön, dass ihr uns das Land warm gehalten habt, wir werden jetzt mal das Ruder übernehmen. Wird Deutschland sagen, bitteschön. Ja oder nein? Ja oder nein? Natürlich nein. Aha. Die Kuffar brauchen nicht, aber wir sollen ja sagen. Subhanallah. Und die, die dann kämpfen, um das zu verteidigen, was der Islam dort aufgebaut hat, was werden sie in den Augen der Leute genannt? Na? Na? Terroristen. Dschihadisten. Wallahi, diese Leute führen den ordnungsgemäßen Dschihad und möge Allah ihre Schahade annehmen. Weil das die Leute sind, sie kämpfen für die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Leute bekämpfen niemand anderes, außer Leute, die in ihr Land reingekommen ist. Und das ist das Recht von jedem Menschen. Und derjenige, der einen Funken an Menschlichkeit besitzt, Wallahi, er versteht das. Aber jeder Verbrecher wie Obama und Netanyahu und Sharon, möge Allah sie verdammen in der Dunya und Akhira, das sind die Leute, die verstehen das nicht. Aber wir wollen sie auch gar nicht verstehen, weil das Verbrecher sind. Und sie werden morgen vor ihrem Herrn auferstehen. Egal, ob sie in dieser Welt ein bisschen sich rumtoben konnten oder nicht. Der erste ist ein Kafir Muharib. Der zweite, liebe Geschwister, ist einer von Ahluzimma. Ahluzimma. Wer sind diese Leute? Das sind die Leute, sie leben unter einem muslimischen Staat. Das sind Kuffar. Die leben unter einem muslimischen Staat, aber sie zahlen die Jizya. Man sagt Blutgeld. Allahu a'lam, ob das das richtige Wort ist. Die haben sozusagen hier dann auch den Schutz der Muslime. Diese Leute dürfen nicht angetastet werden mit keiner Nadel. Mafhum? Antwort? Ja oder nein? Die dürfen nicht angefasst werden. Diese Leute haben gelebt unter welchem Regime zum Beispiel von den damaligen Khulafa? Von? Na, Omar und weiter und so fort und so weiter und so fort. Glaub mir, wenn diese Leute schlimm wären, hätte Omar sie schon getötet. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Aber wenn er sie nicht getötet hat, solltest du sie auch in Ruhe lassen. Und mit Omar gab es keinen Spaß, radiallahu anhu. Die andere Gruppe, liebe Geschwister, ist Al-Kafir Al-Mu'ahid oder Mu'ahid. Das ist der Kafir, mit dem man einen Friedensvertrag hat. Mit dem man was? Ein Friedensvertrag hat. Und hier, liebe Geschwister, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu uns, das ist sehr, sehr wichtig, diese Eier. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und tötet nicht die Seele, die Allah subhanahu wa ta'ala zu töten verboten hat, außer in Recht. Außer in Recht. Die Tafsir-Gelehrten Al-Qurtubi ibn Kathir und As-Sa'di sagen bezüglich dieser Ayah, und diese Ayah ist ein Beweis, dass derjenige, der ein Gläubiger ist von den Muslimen, nicht getötet werden darf, und Al-Mu'ahad. Al-Mu'ahad haben wir festgestellt, dass es derjenige wäre, na, mit dem man einen Vertrag hat. Dann solltest du auch folgenden Hadith hören. Der Prophet Muhammad s.a.w., das bei Sahih al-Bukhari, er sagte, wer ein Mu'ahad oder Mu'ahid tötet, wird nicht den Geruch des Paradieses riechen. Allahu Akbar. Obwohl der Geruch aus einer Entfernung von 40 Tagen wahrzunehmen ist, wird er nicht. Darfst du nicht. Ich meine jetzt viele so auch, guck mal, der Muslim ist gerecht. Es gibt Sachen, es kann sein, dass dich das im Herzen freut, aber was ist wichtiger als deine Freude im Herzen? Die? Hä? Die Religion. Deswegen ist es richtig, dass wir in einem islamischen Land Leute, die mit Friedensvertrag gekommen sind, dass wir sie töten, Antwort? Das ist uns nicht erlaubt, liebe Geschwister. Das ist uns nicht erlaubt, denn die Religion sollte bei uns an höchster Stelle stehen und nicht unsere Gelüste. Und dann haben wir zum Schluss den Kafir, liebe Geschwister, der Musta'man ist. Musta'man bedeutet, er kommt in dein Land herein aufgrund eines bestimmten Grundes. Zum Beispiel, er will sich operieren lassen oder er will Tijara machen, Handel machen. Dieser darf nicht getötet werden. Das ist Kafir was? Al-Musta'man. Bedeutet, wer darf einzig und alleine getötet werden? Der? Na? Kafir Muharram. Und die anderen drei, sie fallen unter der Ayah. Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen gütig zu sein, haben wir geklärt. Mafhum? Ist klar? Die Sache. Und so einfach ist diese Sache, wenn man verstehen will. Aber wenn man seinen Gelüsten folgen will, liebe Geschwister, dann läuft man wie einer, der hier in Berlin rumläuft, walayyadu billah, oder rumgelaufen ist, der hat ein Schwert unter seiner Jacke und sagt, ich werde jeden Käfer töten. Ja, und dann, nachdem du ihn getötet hast, gehst du zum Jobcenter, ja, und nimmst Geld, ja. Möge Allah uns bewahren. Dieser, walayyadu billah, der wurde gefragt, wirst du das wirklich machen? Er sagte, ja, ich bin bereit. Dann hat man ihm gesagt, wie viele hast du denn schon getötet? Er noch keinen. Mach Dua, dass Allah mir einen starken Iman gibt. Allah muss da. Wallahi, wenn man in der Irre ist, ist man in der Irre. Und wir haben so ein paar Spezialisten hier, die Abu Takfiris und Takfiris in dieser Stadt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten, denn ihr Jahil stinkt schon. Denn ihr Jahil stinkt schon so, dass man ihn riechen kann. Deswegen sollte jeder Muslim wissen, liebe Geschwister. Wir rufen die Kuffar, mit denen wir keinen Krieg haben, in bester Weise auf den Islam anzunehmen. Uns ist erlaubt, das Geschlachtete von Ahlul Kitab zu essen. Frage, wenn ein Jude schlachtet oder ein Christ schlachtet, darfst du von ihm Essen nehmen? Antwort, du darfst. Wir muslimischen Männer dürfen ihre Frauen heiraten. Und wir sollen gut und gütig zu ihnen sein. Wir dürfen sogar, liebe Geschwister, auch von ihnen Geschenke annehmen und sie besuchen, wenn sie krank sind. Ja? Wenn ein Kafir krank ist, darfst du ihn besuchen. Wer hat das gemacht? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihr kennt alle die bekannte Überlieferung bei Imam al-Bukhari. Er hat wen besucht? Einen jüdischen Jungen. Subhanallah. Und das in einer Zeit, wo die Juden sich über ihn lustig gemacht haben und ihn sehr gekränkt haben. Trotzdem ist er hingegangen und hat hier was gezeigt. Menschlichkeit. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, der kleine Jude hat was? Den Islam angenommen, liebe Geschwister. Deswegen stellt sich für uns die Frage, wie ist das? Darf ich eine Freundschaft mit einem Kafir eingehen oder nicht? Darf ich ein Freund von einem Kafir sein oder nicht? Der Prophet Muhammad s.a.w. er sagte, لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Gehe keine Freundschaft ein, außer mit einem, was? Gläubigen. Gehe keine Freundschaft ein, außer mit einem Gläubigen und was machst du? ولا يأكل طعامك. Dein Essen soll nur wer essen? Ein Taqi bedeutet ein Gottesfürchtiger. Ein Gottesfürchtiger. Und Al-Khattabi, rahimullah ta'ala, er sagte über diese Überlieferung, وَإِنَّمَا حَضَّرَ مِنْ صُحْبَتِي مَنْ لَيْسَ بِتَقِيِّ. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat vor jeder Freundschaft gewarnt, die nicht auf was gründet? Auf der Gottesfurcht. Der Prophet hat vor einer Freundschaft gewarnt, die nicht auf der Gottesfurcht beruht, liebe Geschwister. Und wir haben noch eine andere Überlieferung. So heißt es da drin, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Ar-Rajul ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Der Freund, der Mann hat den Charakter seines engsten Freundes. Darum soll jeder schauen, wem er sich zum Freund macht. Der Mann hat den Charakter seines engsten Freundes. Wenn dein engster Freund ein Käfer ist. Du hast den Hadith gehört. Der Mann hat den Charakter seines engsten Freundes. Darum soll jeder schauen, was? Wem er sich zum Freund nimmt. Wem er sich zum Freund nimmt. Und As-Sa'di, rahimullah ta'ala, sagt in seinem Tafsir, das ist ein Beweis, dass auch die Freundschaft zu Leuten verboten ist. Dass auch die Freundschaft zu den Kuffar gegenüber verboten ist, was nichts mit der Güte ihnen gegenüber hat, was nichts mit der Güte zu tun hat, denn die Güte ist trotzdem gegeben, auch wenn du ihn nicht zum Freund nehmen darfst, so bleibt die Eier, die wir gesagt haben. Liebe Geschwister, darf man Dua für die Kuffar machen? Dieses fällt in zwei Kategorien, wie die Gelehrten sagen. Einmal Bittgebet für Rechtleitung. Dürfen wir für die Kuffar um Rechtleitung bitten? Antwort? Ja. Der Prophet Muhammad s.a.w., als Umar ibn al-Khattab radiallahu anh, noch kein Muslim war, er sagte, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi haldein ar-rajulain ilayka bi abi Jahl au bi Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda. O Allah, helfe, unterstütze den Islam mit einem der beiden Umar. Und welche beiden Umar sind hier gemeint? Umar ibn al-Khattab oder Abu Jahl. Er heißt auch so. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Umar ibn al-Khattab recht geleitet, obwohl Umar ibn al-Khattab zu dem Zeitpunkt ein Sturkopf gewesen ist. Sogar sagte einer der Sahaba, der Esel, wird eher den Islam annehmen als Umar ibn al-Khattab. Weil er so sturköpfig ist. Aber schaut mal, wen Allah recht leitet. Du findest niemanden, der ihn in die Irre bringen kann. Das bedeutet, du darfst die Kuffar um Rechtleitung bitten. Du darfst für sie um Gesundheit bitten. Wenn jetzt zum Beispiel einer krank ist, dann darfst du sagen, möge Allah dich gesund machen. Das ist erlaubt. Beweis dafür, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, und das ist eine lange Überlieferung, liebe Geschwister, er hat Ruqya gemacht. Für wen? Für wen hat er Ruqya gemacht? Ruqya bedeutet lesen, dass jemand wieder gesund wird. Auf wen? Auf einen Führer von einem Stamm, der von einem was gebissen wurde, von einem Skorpion. Und so hat er Ruqya gemacht. Warum macht man Ruqya bei einer Person, damit er was? Hä? Damit er gesund wird. Und das ist dasselbe. Ob er jetzt auf ihn gelesen hat. Und der Prophet s.a.w. hat davon erfahren. Er sagte, ja, gib mir auch einen Anteil von den Schafen, die er dann bekommen hat als Lohn. Du darfst um Gesundheit bitten, das ist kein Problem, liebe Geschwister. Und man darf die Kuffar auch besuchen. Aber die zweite Art von Bittgebet für sie, dass sie die Sünden vergeben bekommen, dieses ist verboten mit Ijma' aller Gelehrten, liebe Geschwister. Kein Muslim darf für einen Kafir um Barmherzigkeit bei Allah bitten, selbst wenn es sein Vater oder seine Mutter ist. An-Nawawi rahimahullah ta'ala sagt in Al-Majmu', er sagt, وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْكَافِرِ وَالدُّعَاءُ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ فَحَرَامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَعِ. Was aber das Gebet auf den Kafir anbelangt, bedeutet das Totengebet und auch das Bittgebet um Vergebung, so ist dieses verboten mit Beweis aus Koran und dem Ijma' aller Gelehrten. Und so haben wir eine Sache heute gelernt, liebe Geschwister, dass wir immer unterscheiden müssen zwischen dem Zustand und dem Zustand. Es gibt einen Zustand im Dschihad und es gibt einen Zustand in der Dawah und wir dürfen die beiden nicht was durcheinander bringen. Das ist katastrophal, was wir in der heutigen Zeit sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verständnis in unserer Religion geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer die Wahrheit sprechen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur auf diesem Weg befestigen und uns nicht von der Wahrheit abkehren lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين.